Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun Die Entzauberung der Welt. Max Weber und die Religionssoziologie. Eine Sendung von Dieter Vohr. Durch den religiösen Glauben und die Praxis des religiösen Lebens werden psychologische Antriebe geschaffen, welche der Lebensführung die Richtung weisen. Und diese Antriebe entspringen nun einmal in hohem Maß der Eigenart der religiösen Glaubensvorstellungen. So hat auch der heraufziehende Kapitalismus der Unterstützung durch eine innere Macht eines Ethos bedurft. Mit dieser These, dass auch die moderne Kultur ein Produkt der Religionsgeschichte sei, überraschte der Jurist und Historiker Max Weber im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die damalige wissenschaftliche Welt. Er stand damit im direkten Gegensatz zu Karl Marx, der die Entstehung des Kapitalismus materialistisch durch die Entwicklung der Produktivkräfte erklärt hatte. Und die meisten Historiker gingen damals, anders als Weber, davon aus, dass der Kapitalismus gerade aus der Emanzipation von der Religion entstanden sei. Schon am Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn hatte sich der Jurist Max Weber besonders mit den historischen Zusammenhängen der Ökonomie beschäftigt. Er schrieb seine Doktorarbeit über die Handelsgesellschaften des Mittelalters und seine Habilitationsschrift von 1891 hatte die römische Agrargeschichte zum Thema. Beim Vergleich von Antike und Mittelalter stellt er fest, dass die wirtschaftlichen Strukturen der beiden Gesellschaften eine völlig entgegengesetzte Entwicklung genommen hatten. Die antiken Stadtverbände beruhten zunächst ökonomisch auf der Sklavenarbeit und aufgrund ihrer günstigen Lage am Mittelmeer konnten sie erfolgreich Handel betreiben. So bildete sich in diesen Städten eine besitzende Klasse, die sich aus wirtschaftlichem Interesse für eine militärische Expansion einsetzte. Die kapitalistischen Strukturen in der Antike waren also rein politisch verankert. Nachdem aber ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, bedingt durch die Expansionspolitik, die Kosten für das Berufsbeamtentum und die Reichsheere ständig anwuchsen, verlor der antike Kapitalismus des Stadtbürgertums zunehmend sein soziales Fundament. Schließlich wurde die Geldwirtschaft durch den Naturalienhandel ersetzt. Die Kultur wurde wieder ländlich. Ganz anders dagegen verlief die wirtschaftliche Entwicklung im Mittelalter. Hier gab zunächst nicht ein Handel- und gewerbetreibendes Stadtbürgertum mit politischer Autonomie den Impuls für die Entstehung wirtschaftlicher Strukturen, sondern es waren die Fürsten, die Städte als Gewerbeplätze gründen ließen. Die politische Selbstständigkeit musste das Stadtbürgertum des Mittelalters sich erst schrittweise erkämpfen. Doch die Gewerbefreiheit, so Weber, habe die Grundlage gesichert, auf der sich dann später kapitalistische Strukturen entfalten konnten. Max Weber wird deutlich, dass kapitalistische Wirtschaftsstrukturen wesentlich von den sozialen Rahmenbedingungen einer Gesellschaft abhängen. Deshalb konzentriert er sich bei seiner historischen Forschungsarbeit zunehmend auf die theoretische Rekonstruktion wirtschaftspolitischer Prozesse. Und er erkennt, dass auch das wirtschaftliche Handeln, wie jedes soziale Handeln, eine Sinngebung braucht. Denn auch das wirtschaftliche Handeln kann letztlich nur erfolgreich sein, wenn alle daran Beteiligten sich über das System dieser Sinngebung einig sind, wenn sie also ein gemeinsames Weltbild haben, dessen Verbindlichkeit sie anerkennen. Diese Überlegungen führen ihn zur Beschäftigung mit der Religionsgeschichte. Denn gerade die Religionen bieten Sinnsysteme an, die für ihre Angehörigen unbedingte Geltung haben. Für Weber stellt sich also nun die Frage, ob sich zwischen dem Sinnsystem einer Religion und dem Wirtschaftshandeln der Anhänger dieser Religion ein Zusammenhang nachweisen lässt. Dass Max Weber dann ausgerechnet den Protestantismus genauer ins Visier nahm, war kein Zufall. Er war 1896 als Professor für Nationalökonomie nach Heidelberg berufen worden, wo er in freundschaftlichem Kontakt zu seinem Kollegen, dem Völkerrechtler Georg Jelinek, stand. Und Jelinek versuchte damals nachzuweisen, dass die modernen Menschenrechte nicht aus der Aufklärung, sondern aus der reformatorischen Idee der Religions- und Gewissensfreiheit hervorgegangen seien. Diese Überlegungen haben auch Einfluss auf Max Weber. Ich habe wesentliche Anregungen aus Jelineks Arbeiten bekommen. So etwa den Nachweis religiöser Einschläge in der Genesis der Menschenrechte und für die Untersuchung der Tragweite des Religiösen überhaupt auf Gebieten, wo man sie zunächst nicht sucht. Mit akribischem Eifer und fast detektivischem Spürsinn beginnt Weber mit dem Quellenstudium protestantischer Schriften aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Er konzentriert sich dabei auf die religiöse Erbauungsliteratur der englischen Puritaner. Denn dass es zwischen der calvinistischen Frömmigkeit und dem Kapitalismus eine Verbindung gab, galt damals bereits als eine allseits anerkannte Tatsache. Und es war keine Entdeckung Webers. Unter anderem hatte auch der Wirtschaftshistoriker Eberhard Gothein bereits 1892 darauf hingewiesen. Wer den Spuren der kapitalistischen Entwicklung nachgeht, in welchem Lande Europas es auch sei, immer wird sich ihm dieselbe Tatsache aufdrängen. Die calvinistische Diaspora ist zugleich die Pflanzschule der Kapitalwirtschaft. Max Weber machte sich nun als erster daran, herauszufinden, wie dieser allgemein bekannte Zusammenhang zu rekonstruieren war. 1905 erschien dann sein berühmter Essay »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«. Mit der protestantischen Ethik ist dabei im Sinne Webers immer nur die calvinistische Ethik gemeint. Luther und das Luthertum waren für ihn zu fest in der Tradition verankert, um eine revolutionierende Wirtschaftsgesinnung hervorzubringen. In seinem Essay grenzt Weber zunächst das moderne kapitalistische Wirtschaftsgebaren vom katholischen Mittelalter ab. Denn nach seiner Ansicht hatte der Kapitalismus zuerst einen mächtigen Gegner zu besiegen, den Traditionalismus des Mittelalters, der eher in Bequemlichkeit verharrte. Ruhe war den mittelalterlichen Menschen wichtiger als Anstrengung, Minderarbeit bedeutsamer als Mehrverdienst. Andreas Exenberger vom Institut für Wirtschaftstheorie an der Universität Innsbruck. Auch die Arbeitsteilung in der Gesellschaft wurde bei Thomas von Aquin oder auch noch von Luther als gottgewolltes Schicksal angesehen. Der Beruf, der jedem Einzelnen zugefallen war, war so von Gott gewollt. Das heißt, die Stellung, die jemand im Gesellschaftsgefüge einnahm, galt grundsätzlich nach göttlichem Willen als unveränderbar. Und die Arbeit selbst war im katholischen Mittelalter eingebettet in eine Sphäre von Leben und Leben lassen. Was allerdings Habgier, rücksichtslosen Erwerb und Raubzüge mit individuellem Wagemut nicht ausschloss. Doch die Mehrheit der Menschen begnügte sich mit einem bescheidenen sich zufrieden geben. Max Weber zog daraus folgende Konsequenz. Der Mensch will von Natur aus nicht Geld oder mehr Geld verdienen, sondern einfach leben, wie er zu leben gewohnt ist, und so viel erwerben, wie dazu erforderlich ist. Überall, wo der Kapitalismus sein Werk der Steigerung der Produktivität der menschlichen Arbeit durch Steigerung ihrer Intensität begann, stieß er auf einen unendlich zähen Widerstand. Dieser Widerstand, der für Weber sozusagen in der menschlichen Natur verankert ist, musste also erst durch eine besondere Kraft gebrochen werden. Und das war das religiöse Sinnsystem des Protestantismus in seiner calvinistischen Ausprägung. Die reformatorische Strenge des Calvinismus war zwar ursprünglich weit davon entfernt, ein kapitalistisches Wirtschaftsgebaren zu begründen, doch die Prädestinationslehre Calvins bot durchaus solche Möglichkeiten. Für Calvin ist der Gnadenstand eines jeden Menschen von der Erschaffung der Welt an absolut determiniert. Von diesem Zeitpunkt an steht die ewige Seligkeit eines jeden fest. Daher helfen ihm auch keine Gebete oder Sakramente. Und keine Kirche und kein Seelsorger kann diese einmal getroffene Wahl Gottes beeinflussen. Calvins Lehre schließt zwar grundsätzlich aus, dass der Mensch durch gute Werke die Seligkeit erlangen kann, aber der persönliche Erfolg als Frucht der guten Werke kann als Zeichen dafür gedeutet werden, dass jemand von Gott erwählt ist. Max Weber beschreibt das so. Das bedeutet, dass Gott dem hilft, der sich selbst hilft. Dass also der Calvinist, wie es auch gelegentlich ausgedrückt wird, seine Seligkeit, korrekt müsste es heißen, die Gewissheit von derselben, selbst schafft. Dass aber dieses Schaffen nicht, wie im Katholizismus, in einem allmählichen Aufspeichern verdienstlicher Einzelleistungen bestehen kann, sondern in einer zu jeder Zeit vor der Alternative erwählt oder verworfen stehenden systematischen Selbstkontrolle. Die Lebenspraxis der Puritaner konnte also nicht planlos verlaufen. Sie musste zu einer neuen Lebensführung umgestaltet werden. Jede Minute muss genutzt werden. Zeitvergeudung galt als die schwerste aller Verfehlungen. Unnützes Gerede oder mehr Schlaf, als für die Gesundheit nötig ist, gehen auf Kosten der Berufsarbeit. Andreas Exenberger. Was die Puritaner besonders bekämpften, waren Auswüchse des Müßiggangs, den sie besonders bei der weltlichen Obrigkeit antrafen. Ihre ganz auf Gott gerichtete Askese richtet sich deshalb von Grund auf auch gegen die weltliche Autorität. Generell glänzte der Puritanismus durch Sinnenfeindlichkeit. Er lehnte alle Belustigungen ab und neigte sogar immer mehr der Uniformierung des Lebensstils zu, da alles andere die Möglichkeit zur Eitelkeit in sich birgt und damit sündhaft ist oder zumindest von den Berufungen ablenkt. Der positive Aspekt der Berufsarbeit wird also jetzt darin gesehen, dass man an den Früchten der Arbeit, an Reichtum und Gewinn, die Gottwohlgefälligkeit ablesen kann. Und auf diese Weise wird letztlich die calvinistische Heilssuche zu einer Triebkraft, die die damals bestehende Wirtschaftsordnung revolutioniert. Die religiöse Suche nach dem Heil führt direkt zu einer wirtschaftlichen Gewinnorientierung. Religiöses Handeln wird sozusagen rationalisiert und auf innerweltliche Strukturen übertragen. Das Kernelement des calvinistischen Puritanismus bildet in der Theorie Max Webers die erfolgreiche und gewinnorientierte Bewährung im Beruf, durch die man sich selbst und anderen die eigene Berufung zur Gnade vorleben kann. Die Auswirkungen dieser Lebenseinstellung bringt Max Weber auf die Formel: Der Puritaner wollte Berufsmensch werden. Wir müssen es sein. Die Spezialisierung im Arbeitsleben wird nun im Puritanismus nicht mehr auf den Willen Gottes zurückgeführt, sondern auch utilitaristisch begründet, weil eine verbesserte Arbeitsqualität nicht nur das persönliche Heil absichert, sondern auch dem Gemeinwohl zugutekommt. Andreas Exenberger. Nicht nur die Arbeit an sich, sondern die rationale Berufsarbeit ist das, was Gott verlangt. Im Grunde ist dreierlei zu beachten: die Sittlichkeit des Berufs, der Gemeinnutz und drittens der privatwirtschaftliche Gewinn. Wer freiwillig arm sein will, entzieht sich dem Willen Gottes. Es besteht also geradezu Profitpflicht im Puritanismus. Max Weber hatte also gezeigt, dass zu der mittelalterlichen Vorstellung, wonach man ökonomisch handeln muss, um die durchschnittlich gegebenen Bedürfnisse der Individuen oder der Gruppe zu befriedigen, durch den Calvinismus ein völlig neues Motiv hinzugekommen war: das Motiv der Gewinnmaximierung. Mit dieser Analyse fand Weber damals in der Fachwelt viel Zustimmung. Aber es gab auch negative Kritik, zum Beispiel, dass der von Weber beschriebene Puritanismus keineswegs typisch für den gesamten Puritanismus sei. Andererseits wurde Webers Behauptung, der Calvinismus sei wirtschaftlich aktiver als das Luthertum, besonders in der Zeit der deutschen Lutherrenaissance, zurückgewiesen. Viele Argumente, die damals ausgetauscht wurden, stammten noch aus der konfessionellen Polemik des 19. Jahrhunderts. International Anerkennung erreichte Max Weber vor allem durch den amerikanischen Soziologen Talcott Parsons, der die Schrift »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« 1930 ins Englische übersetzte. Parsons hat durch seine Übersetzungstätigkeit und die Übernahme Weberscher Theorien in sein eigenes soziologisches Werk Max Weber auch weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten und Deutschlands bekannt gemacht. Durch seine Beschäftigung mit dem Einfluss der Religion auf die Gesellschaft zählt Max Weber zu den Gründungsvätern der Religionssoziologie. 1915 veröffentlichte er seine Schriften zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Weber geht hier in seiner Religionssystematik von zwei Religionstypen aus, dem mystischen und dem ethischen. Und auch die Verkünder dieser Religionen werden durch zwei unterschiedliche Typen repräsentiert. Die exemplarischen Propheten leiten zur mystischen Versenkung an. Die ethischen Propheten fordern Gehorsam gegenüber den Geboten eines überweltlichen Gottes. Der erste Typ kommt hauptsächlich in Asien vor, der zweite ursprünglich im orientalischen Raum. Durch diese beiden Religionstypen kommt es zu unterschiedlichen Entwicklungen in der Religionsgeschichte. Als Weltreligionen verstehe ich jene sechs religiösen und religiös bedingten Systeme der Lebensreglementierung, welche besonders große Mengen von Bekennern um sich zu scharen gewusst haben. Die konfuzianische, hinduistische, buddhistische, die jüdische, die christliche und die islamische. Der Ausgangspunkt für Webers Beschäftigung mit den Weltreligionen war die Vermutung, dass nicht nur der Protestantismus im Christentum, sondern auch andere Religionen, wenn sie sozial etabliert waren, von bestimmten gesellschaftlichen Klassen gestützt werden mussten. Außerdem beschäftigte ihn immer noch die Frage, weshalb nur die überweltlich orientierte puritanische Ethik den innerweltlichen Rationalismus und Kapitalismus hervorgebracht hatte. In den Rationalismus hatten Webers Untersuchungen zufolge auch schon andere religiöse Systeme geführt, aber mit verschiedenen Auswirkungen. Der konfuzianische Rationalismus bedeutet rationale Anpassung an die Welt. Der puritanische Rationalismus Beherrschung der Welt. Aber der Buddhismus lehnt jedes zweckrationale Handeln in der Welt ab. Die unterschiedliche Geschichte einer Religion hängt für Weber entscheidend von den Trägern des Intellektualismus ab. Intellektuelle haben sowohl die asiatischen religiösen Lehren als auch die orientalischen hervorgebracht. Während diese in Asien vorwiegend eine mystische Religiosität vertraten, erklärten die ethischen Propheten im orientalischen Raum den Gehorsam gegenüber den göttlichen Geboten zum Mittel des Heilserwerbs. Max Weber verdeutlicht das am Beispiel des Judentums. Elia verkündet seine Befehle als Bote Gottes in einer unerhörten Rücksichtslosigkeit seines Auftretens gegenüber den politischen Machthabern. Er wird zum Vorläufer der Unheilsprophetie, die für unseren heutigen literarischen Bestand mit Amos beginnt und mit Hesekiel ein Ende nimmt. Sie waren die geistigen Träger der Opposition gegen das Königtum. Der ethische Prophet im Judentum spricht und handelt für das Volk, in gewisser Weise sogar mit plebejischer Orientierung. Dazu der Soziologe Dirk Kestler. An dieser Stelle wird ein gravierender Unterschied zu den Weltreligionen des Konfuzianismus, Hinduismus und Buddhismus deutlich. Jene intellektuellen Soteriologien waren immer schichtspezifische Literatenreligionen, die die plebejischen religiösen Bedürfnisse nicht befriedigen konnten und wollten. Ähnliches galt, nach Webers Darstellung, auch für die religiösen Konzeptionen Ägyptens, Mesopotamiens, des antiken Griechenland und des römischen Staatswesens. In der religiösen Gesellschaftskritik der Propheten im Judentum sieht Weber auch Ansätze zu einer Rationalisierung der Religion. Die Bedingungen für das Heil werden sozusagen vom Himmel auf die Erde geholt. Magische religiöse Elemente werden als Frevel abgelehnt und an ihre Stelle tritt die religiöse Lebensordnung als Ausgangspunkt für den Heilserwerb. Diese Tendenz ist für Weber auch immer wieder im Christentum zu erkennen. Der ganze innere Aufbau des Alten Testaments ist ohne die Orientierung an den Propheten undenkbar. Und indem dieses heilige Buch der Juden auch ein solches der Christen wurde und die ganze Deutung der Sendung des Nazareners vor allem durch die alten Verheißungen an Israel bestimmt wurde, reicht der Schatten dieser Gestalten durch die Jahrtausende bis in die Gegenwart hinein. Aber Max Weber, der von sich selbst sagte, dass er persönlich religiös taub sei, lässt sich nicht zum religiösen Sozialromantiker abstempeln. Das Phänomen der ethischen Propheten und ihre religiöse Gesellschaftskritik verkörpert für ihn nicht die gesamte Religion. Die Propheten stehen immer nur am Anfang einer religiösen Bewegung. Anschließend bilden dann die Anhänger dieser Propheten Gemeinden. Wenn diese dauerhaft sind, werden sie schließlich von Priestern geführt, die Lehren festlegen und damit auf die Lebensführung der Anhänger einwirken. Die Entwicklung einer Religion wird wesentlich von den Interessen der sozialen Trägerklassen bestimmt, die eine Religion groß werden lassen. Weber kommt so grundsätzlich zu der Einsicht, dass Interessen und nicht Ideen das Handeln der Menschen bestimmen. Und solche Interessen der sozialen Trägerschicht einer Religion können auch auf wirtschaftliche Vorteile ausgerichtet sein, die dann in die religiöse Ethik eingehen. Ein Beispiel dafür ist der Calvinismus, der als christliche Konfession aus dem Judentum hervorgegangen ist. Doch die Vorstellung, dass der Gütererwerb als Symptom für eine göttliche Erwählung angesehen werden kann, ist für Weber im Judentum noch nicht zu erkennen. Wenn Gott die Seinen durch ökonomischen Erfolg segnete, so nicht um ihrer ökonomischen Bewährung willen, sondern weil der fromme Jude außerhalb dieser Erwerbstätigkeit gottgefällig gelebt hat. Der entscheidende Schritt, bei dem die ursprünglich religiöse Heilssuche den Rationalismus des Berufslebens und den Kapitalismus hervorbringt, ist deshalb allein in der Geschichte des Christentums vollzogen worden. Denn in dem Moment, in dem der Protestantismus die Vermittlung des kirchlich-sakramentalen Heils des Katholizismus ablehnte, begann der Prozess einer Entzauberung der Welt. Nur der Protestantismus hat, so Weber, der außerweltlichen Heilssuche ein Ende bereitet und eine innerweltliche, methodische Lebensführung etabliert. Aber diese Entzauberung hat für ihn auch eine Kehrseite. In der versachlichten Welt ist der Einzelne gezwungen, der Welt selber Sinn zu geben. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Die Entzauberung der Welt, Max Weber und die Religionssoziologie. Eine Sendung von Dieter Fohr. Die Redaktion hatte Rüdiger Achenbach.